dahin, wo Wind weht, dahin, wo die Zeit uns braucht. Dahin, wo der Tau noch funkelt, suchen wir den jungen Tag. Hit dein Herz und nutz dein Denken und nimm dir vom Glück dein Teil. Dahin, wo noch alles möglich, da geh hin und nutze die Zeit. Gehen wir, suchen wir den Tag, suchen wir den Tag, der vor uns liegt. Gehen wir, suchen wir den Tag, suchen wir den Tag, der vor uns liegt. Gehen wir, suchen wir den Tag, gehen wir. Hüte deine besten Träume, lass dich nicht vom Schein verführen. Bau dein Haus auf festem Boden, wo ein Tag dem anderen folgt. Doch lass dich an Tische nieder, trink den Wein der Wahrheit. Dahin, wo noch alles möglich, da geh hin und nutze die Zeit. Gehen wir, suchen wir den Tag, suchen wir den Tag, der vor uns liegt. Gehen wir, suchen wir den Tag, suchen wir den Tag, der vor uns liegt. Gehen wir, suchen wir den Tag, gehen wir. Frage stets, wohin, warum? Wahrheit ist öfter Salz. Frage immer, wie vergehen alle Trauer, alle Schmerz. Halte deine Träume fest, um die Liebe und das Licht. Deine Augen spiegeln schon Zukunft voller Zuversicht. Deine Augen spiegeln schon Zukunft voller Zuversicht. Unsere Welt, sie gehört auf mir, dass sie endlich blühen kann, sorg ich mich dafür. Aber noch braucht es Zeit, Fernes zu erreichen, und es gibt noch Not und Tod, Elend ohne Gleichen. Dass das endlich anders wird, wissen wir uns mehr. Und es muss die ganze Welt endlich, endlich blühen. Unsere Welt war wie so ein Traum, das Licht. Auch mir, dass sie endlich blühen kann, sorg ich mich dafür.